Hans-Joachim Rödelius, geboren 1934 in Berlin, trat als Kind in Uferfilmen auf, schlug sich nach dem Krieg mit diversen Jobs durch, oft als medizinischer Masseur, aber auch als Detektiv und Eisverkäufer, um schließlich 1967 im Westberliner Underground als freischaffender Künstler mit dem Zodiac Free Arts Lab oder auch kurz Zodiac Club einen wichtigen Ort für die Entwicklung einer neuen, unabhängigen deutschen Popmusik zu eröffnen. Eigene musikalische Experimente, auch mit frühen elektronischen Klangerzeugern, waren bald in dem Projekt Cluster mit K zusammen mit Konrad Schnitzler und Dieter Möbius zu hören. Nach Schnitzlers Weggang schrieb Cluster mit C Geschichte. Das Duo plus Gitarrist Michael Rother wurde als Harmonia beinahe zu einer Rockstar-Band. Auf rund 160 Alben ist Rödelius zu hören als Pianist, Keyboarder, Cellist, Klangerfinder. Und man kann sagen, dass ohne seinen Beitrag die moderne elektronische Musik anders klingen würde, auch wenn er solo gerne das ganz normale Klavier spielt. Am vergangenen Sonntag feierte Hans-Joachim Rödelius seinen 80. Geburtstag. Jetzt ist er hier bei uns und ich freue mich sehr. Schönen guten Tag. Tag, schön, dass ich auch hier bin. 80, was für eine Zahl, für einen Menschen jedenfalls. Wie geht's dir damit? Gut, wunderbar. Fühle mich nicht wie 80. Also ich weiß nicht, wie sich ein 80-Jähriger zu fühlen hat, aber ich habe keine Ahnung. Ich fühle mich einfach wohl in meiner Haut. Was für ein Leben, was für eine Karriere. Deine Arbeiten haben sehr viele Musikerinnen und Musiker beeinflusst. Das Ganze beginnt, Form anzunehmen, eben in West-Berlin, in diesem Zodiac-Club. Da möchte ich mal noch kurz zurückgucken. Was war das für eine Szene? Was passierte da? Das ist die Idee zur Gründung dieses Clubs kam von Konrad Schnitzler. Wir waren sozusagen seine Partner im Spiel. Wir hatten diese Idee leider nicht. Also das, die Ehre gebührt wirklich dem Konrad, dass diese Plattform entstehen konnte. Es war ein Begegnungsort für alle, die in dieser Zeit zugange waren, freischaffend tätig waren, die Lust hatten auf irgendwas Neues. Die trafen sich da und mischten miteinander das Kulturleben von West-Berlin auf. Ich habe im Netz ein paar Bilder gefunden, bewegte Bilder. Das hatte so ein bisschen Andy Warhols Factory-Ästhetik. Ja, ja, also, die verschiedenen Genres kamen zusammen. Ja. Interessant finde ich, wenn man sich dies heute anguckt, dass viele junge Menschen heute genauso wieder aussehen wie ihr 1967. Bärtige Männer, wunderschöne Frauen, wilde Szenerie. Wer hat dich musikalisch beeinflusst damals? Also woher kam das? Oder gab es da einen Boden, auf dem dann schließlich auch das wachsen konnte, was du gemacht hast? Als ich noch als Masseur unterwegs war in Paris, hat mir eine meiner Freundinnen die Musik von Yannis Xenakis und von Pierre-Henri nahegebracht. Das hat zum ersten Mal meine Ohren dafür geöffnet, dass es auch eine andere Musik gibt als die klassische oder die Schlagermusik. Zu der Zeit habe ich aber noch nichts gemacht. Das war sozusagen der Anstoß dafür. Und dann so langsam, nach und nach, als ich dann hier in West-Berlin in den verschiedensten Tätigkeiten zugange war, habe ich dann unter anderem eine Patientin gehabt, eine Pianistin, Lissa Bauer, damals sehr bekannt. Die hat mich mit den Leuten vom Living Theater bekannt gemacht. Und überdies mit dem Living Theater und den beiden eben genannten Komponisten ist dann bei mir das Verlangen danach gewachsen, diesen Beruf aufzugeben und in die Kunst umzuwechseln. Das waren ja politisch auch hochinteressante, hochbrisante Zeiten. Es ging darum, mit einer Vergangenheit ja nicht aufzuräumen, sondern abzurechnen, zu gucken, was war da und wie soll es weitergehen. Ja. Ihr habt einen ganz anderen Weg beschritten als die Kopisten, die eben den Beat oder den Blues aus den USA gespielt haben. Was ich mich manchmal frage, wenn ich mir auch dieses alte Werk manchmal anhöre, woher habt ihr den Mut genommen, das so durchzuziehen? Ja, also für mich persönlich war es so, ich wollte das dann und es war auf Gedeih oder Verderb. Ich wollte einfach mit Musik mein weiteres Leben sozusagen weiterleben und habe einfach ausprobiert, ob es geht. Und im Zodiac die ersten Schritte dazu getan und mit allen möglichen, das damals verfügbaren Geräten, Geräuscherzeugern angefangen. Ich habe mein erster Auftritt im Zodiac war mit einer Bambusflöte, die meine Freundin geschnitzt hatte, einem Wecker und meiner Stimme und mit Rückkopplung. Damit habe ich einen der Auftritte von Human Being begonnen, als wir da anfingen zu machen. Und dann langsam und immer mehr sind Instrumente dazugekommen. Zuletzt im Zodiac dann eben auch eine elektronische Orgel, aber auch eine Trommel, aber auch Streichinstrumente, mit denen wir einfach die Töne erzeugt haben, um rauszufinden, ja, was, passt, was taugt uns, womit wollen wir arbeiten, was fügt sich in das, was da an Vorstellung bereits war, fügt sich da ein. Und so ist nach und nach halt dann die eigene Tonsprache entstanden. Das hat natürlich Jahre gebraucht. Mhm. Am Anfang war es einfach Aktionismus. Das war in der Zeit ja sowieso das Thema. Schnitzler mit seiner Herkunft von Beuys und der Idee, jeder wäre Künstler, hat natürlich sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass man sich auch getraut hat. Ja. Ihr seid einen eigenen Weg gegangen, dann mit Cluster und Harmonia. Dabei ist Musik entstanden, die heute noch aktuell klingt, weil sie wahrscheinlich auch so viele heute aktive Musiker beeinflusst hat. Also ich habe vor kurzem mit einer jungen Band hier gesprochen, Camera. Die würden nicht so klingen, das könnten deine Enkel sein, die würden nicht so klingen, wenn es euch nicht gegeben hätte. Was glaubst du, wie stark war dein Einfluss auf das, was heute so zu hören ist? Die Kameraleute habe ich gerade in Helsinki bei einem Festival getroffen. Und das Festival, der Titel des Festivals war Supermassive. Es wurde also laut gespielt eigentlich, war der leiseste, glaube ich, der da gespielt hat. Aber ich habe die Jungs auch getroffen und die haben mir sozusagen auch ihre Verehrung entgegengebracht. Ja, ich weiß nicht, ich bin ja nicht mit der Absicht in die Kunst reingegangen, irgendwas zu bewegen. Ich wollte eigentlich mich selbst verwirklichen, das war alles. Und das ist bis heute so geblieben. Ich will mein musikalisches Tagebuch schreiben. Mein Leben mit Musik und mit Texten und mit bildender Kunst bebildern. Und ich fühle mich da nicht als großen Pionier oder sowas. Es ist einfach so, Gott sei Dank, so im Fluss passiert. Hans-Joachim Rödelius ist zu Gast hier in der Tonart am Nachmittag im Deutschlandradio Kultur. Brian Eno müssen wir kurz drüber sprechen. Das war damals ein Popstar, Mitte der 70er. Der hat mit Cluster und Harmonia gearbeitet. Und nicht wenige meinen, seine Musik sei danach eigentlich eure gewesen. Also hätte, freundlich gesagt, einiges übernommen. Und vor allem dann zunächst mal in der Zusammenarbeit mit David Bowie ganz gut das Ganze zu Geld gemacht. Wie beurteilst du das von heute aus? Ich weiß nicht, wir haben uns gegenseitig beeinflusst. Wir haben uns gegenseitig etwas geschenkt. Ich habe sehr viel mitgenommen aus der Arbeit mit dem Brian. Er hat sicher auch von uns sehr viel mitgenommen. Hat so, ich weiß, die 10 Tage, die er bei uns in Harmonia, bei Harmonia in Forst war, die haben ihm sehr getaugt. Nicht nur, dass wir dort Musik gemacht haben, sondern wie wir dort gelebt haben, was wir gemacht haben, was wir machen mussten, um überleben zu können, dass wir in den Wald gehen mussten, Holz schlagen, dass wir unser Brot selber gebacken haben. Das hat ihm sehr getaugt. Ich glaube, das hat ihm viel gegeben. Also es war mehr als nur die Berührung über die Kunst, über die Musik, sondern das Gesamte, was er da erleben konnte in unserem kommunalen Leben, das hat ihm, glaube ich, viel gegeben. Forst, muss man vielleicht sagen, ein mittelalterliches Gehöft an der Weser, wo ihr gelebt habt und auch geschuftet habt. Ihr habt das versucht, auf Vordermann zu bringen. Ich glaube, Michael Rother ist heute noch da irgendwie. Michael und Möbi wohnen auch, die haben beide noch ihre Wohnsitze dort. Wunderschöne Gegend. Ja. Warst du mal da? Ich war mal da, ja. Bezaubernd, wenn das Atomkraftwerk nicht gewesen wäre. Ne? Ja. Wenn nicht das Atomkraftwerk Bürgassen kaputt gegangen wäre. Das hat uns ja veranlasst, da abzuhauen. Genau. Seit 1978 nimmst du Solowerke auf. Du bist nach wie vor sehr fleißig, spielst weltweit, nimmst Platten mit jungen Musikern auf. Zum Geburtstag sollte jetzt eine Box mit Studioskizzen aus dem Jahr 1973 bis 78 erscheinen. Die hat sich jetzt aus technischen Gründen auf Mitte November verschoben. Aber was hast du denn da gefunden und was hast du beim Hören der alten Bänder gefühlt? Ich bin wieder eingetaucht in die Atmosphäre in Forst. Das war ja für mich das Paradies. Ich bin seit 1943 eigentlich ununterbrochen auf Achse gewesen. Die Evakuierung mit der Mutter, nachdem die Bombennächte immer schlimmer wurden. Und dann eigentlich ständig auf Wanderschaft, nie irgendwo einen wirklich festen Wohnsitz für längere Zeit. Forst war sozusagen dann das erste Mal, wo ich mich ausruhen konnte, obwohl wir da halt mächtig ran mussten, ja, alles renovieren, Klo bauen, Wasserleitungen legen und sowas. Aber das war eine sehr fruchtbare Zeit, weil ich eben auch das tun durfte. Es wird ja keinem geschenkt, sowas, dass man selber ran muss, dass man Garten machen muss, dass man Brot backt, dass man das Mehl malt, dass man Marmeladen kocht. Wer macht das heute schon noch? Das war also für mich eine große, sehr positive Erfahrung, neben der Musik machen können dort. Da kommen dann diese alten Bilder wieder hoch. Ihr wart da ja auch in so einer Szene, das haben ja einige andere Musiker dieser Szenerie, die man dann immer noch auch heute mit dem Begriff Krautrock beschreibt, auch probiert. Also in Süddeutschland gab es so Musikerkommunen und sowas. Ja, es gab überall sowas, Kommunen, ne? Auf Höfen, ja, ja, klar. Manche gibt es auch heute noch, einige haben überlebt. Ist das so ein bisschen auch, was du vielleicht im heutigen Geschäft vermisst? Oder entsteht wieder etwas, wo du das Gefühl hast, hier kommen jetzt wirklich Leute zusammen, wo es primär erstmal nur ums Musizieren geht und alles andere kommt später? Na, ich nehme nicht so teil an dem, was heute passiert. Ich bin so beschäftigt mit meiner großen Familie und mit meiner eigenen Arbeit, dass ich kaum, ich weiß eigentlich nicht wirklich, wo es lang geht, in was musikalisch passiert. Ich höre es immer nur am Autoradio und wundere mich dann, was es doch wirklich für tolle Sachen gibt, auch neue tolle Sachen. Mhm. Wer die Leute dahinter sind, das weiß ich nicht. Also ich bin nicht so wirklich Teil der Szene. Ich sitze in meinem Elfenbeinturm und bebildere mein Leben. Du lebst ja schon lange in Österreich, geboren bist du, aber das hört man vielleicht auch noch ein bisschen, in Berlin, wo wir uns jetzt ja auch unterhalten. Was ist Berlin für dich? Bürgermeister Wovereit hat mir einen schönen Geburtstagsbrief geschrieben. Ich muss ihm dafür Danke sagen. Ja, wirklich, er hat sich irgendwie offenbar mit mir beschäftigt, mit meiner Arbeit. Es geht ja also dezidiert auf bestimmte Sachen ein. Und freue mich natürlich, wenn so plötzlich aus heiterem Himmel der scheidende Bürgermeister Berlins sich um einen Künstler kümmert. Das ist doch nett. Wie geht's jetzt weiter? Also du hast gesagt, du bebilderst deinen Leben mit Musik, schreibst da so ein Tagebuch fort. Ja. Was werden wir in den nächsten 20 Jahren von Hans-Joachim Roedelius hören? Es sind so viele Projekte am Laufen. Ich arbeite mit dem jüngsten Sohn von Charlie Chaplin zusammen, mit im Duett, und wir bespielen den Globus zu verschiedenen Gelegenheiten, dann wieder mit einem Rhythmus-Mastermind vom Gotan-Projekt. Christoph Müller bin ich unterwegs, da wird im März eine Platte rauskommen, das weiß der Gunter Buskis noch gar nicht, der sich so liebevoll um die Aufarbeitung meines alten Werkes kümmert. Also das muss eben auch sein. Das sind Sachen, die ich machen muss, weil ich auch Herausforderungen brauche. Dann gibt es ein Projekt, da fahre ich jetzt nach Korsika am 4. November. Ein Projekt, das den St. Martinsweg, den es ja neben dem Jakobsweg auch gibt, der von Ungarn nach Westfrankreich führt, dass wir an verschiedenen Stationen dieses Martinswegs Events veranstalten mit Leuten, die das Projekt in Korsika ins Leben gerufen haben. Das wird 2016 stattfinden. Im nächsten Jahr soll es nach Japan gehen. Im nächsten Jahr sollen wir in der Elbphilharmonie spielen mit Stefan Schneider von Turoko Rot. In Düsseldorf ist ein Büro B Label Night geplant. Es ist mächtig was los, Gott sei Dank. Das ist ein Programm, das weitaus Jüngeren auch eine Menge abverlangen würde. Aber ich habe das Gefühl, das ist irgendwie wie so ein Motor, der dich auch am Laufen hält. Ich spiele gerne. Ich bin vor allen Dingen das, was wir zum Prinzip erhoben haben mit dem Zodiac bereits, nicht das Improvisieren aus dem Bauch heraus mit den gerade zur Verfügung stehenden Tools. Das ist einfach eine Herausforderung. Der muss man sich immer wieder stellen, weil da muss man es beweisen, dass man das auch beherrscht. Und das bringt ja auch, zuerst bringt es einem die eigene Freude, und das Publikum mag es halt, das merkt man ja mittlerweile, dass sie das auch mögen. Nicht? Ich komme ja gerade aus Brasilien, Helsinki, Dresden hier. Und am 4. muss ich schon wieder nach Korsika mit dem Auto. Ich bin dauernd unterwegs. Im Auto? Ja, und Gott sei Dank ist meine Frau an meiner Seite, Okay. Die ist auch meine erste Ratgeberin. Hans-Joachim Roedelius, vielen Dank fürs Kommen. Ein Teil seines Werkes ist über Büro B wiederveröffentlicht und dort erscheinen auch neue Projekte. Und die Aufarbeitung der Vergangenheit geht weiter mit der Box, mit den Studioskizzen, die jetzt Mitte November erscheinen soll. Und wir hören hier etwas, das im vergangenen Jahr erschienen ist. Roedelius zusammen mit Stefan Schneider aus dem Album Tiden, und es ist das Stück Umstunden. Dankeschön. Danke auch.